نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir sind bei Hadith 780 von Subul As-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram, also die Erklärung von Subul As-Salam sozusagen, die Erklärung von Bulugh al-Maram. وعن السمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من قال بإرساله مثل البخاري وأحمد، وكذلك رواه الترمذي بإسناد لين، وأخرجه الإمام أحمد في عن جابر بن سمرة والطحاوي والطبراني. على كل الحديث يعضد بعضه بعضا، يعني الروايات تعضد تساعد بعضها، أي تدعم بعضها، بحيث نقول بأن هذا الحديث إن شاء الله في أقل ما يقال أنه حسن، والحديث فيه دليل على صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ومعنى نسيئة يعني مؤجل، مؤجلا. ولكن الحديث عارضه رواية أبي رافع أنه استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا، وسيأتي فيما بعد شرح هذا الحديث، يعني حديث أبي رافع. أبو رافع بارك الله فيكم اشترى بعير ببعيرين وقال له أعطيك غدا، وفي حديث آخر أن البعير بالبعيرين. فاختلف العلماء في الجمع بين حديث أبي رافع وحديث سمرة هذا، فقيل أنه نسيء من الطرفين، نسيء من الطرفين، يعني سأبيعك حيوان فيما بعد وتبيعني وتعطيني بداله حيوانك فيما بعد، وليس أنه الآن، فيكون ذلك مثل الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح، وبهذا فسره الشافعي. وكذلك بارك الله فيكم قيل أنه أصلا في نسخ، قالوا في نسخ، ولكن دعوى النسخ غير موجودة، واختلف أهل العلم في ذلك، ولكن والله تعالى على وعلم أنه يجوز بحيث ما يكون نسيئة من الطرفين، أما أن يكون من طرف واحد فلا بأس. ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، يعني ببعير أربعة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا، وقال ابن المسيب لا ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، يعني هذه المسألة ما فيها ربا. فإذا الجمع يكون أن يكون نسيئة من الطرفين، مؤجلة من الطرفين، سأبيعك بعير فيما بعد وانت تبيعني بعير أو تعطيني بداله بعير، فهذا هو المقصود من الطرفين، أما من طرف واحد فلا بأس، والله تعالى على وعلم. على كل يا أخوة، لا ربا في بيع الحيوان، لا ربا في بيع الحيوان، يعني مثلا لو أعطيتك جمل تعطيني بداله أربعة أو خمسة أو سبعة ما فيه ربا. ولكن كيف نجمع مع هنا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ نسيئة مؤجلة، ما يجمع إلا بهذه الصورة، أنه يقال الجمع هو بحيث أنه من الطرفين، والله أعلم. سمرة بن جندب رضي الله عليه erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم verboten hat, dass man ein Tier gegen ein Tier für später verkauft. Das wird ein Kauf und Verkauf, was später ist. Nasi'a Mu'ajjalan. Diese Überlieferung ist bei Al-Khamsa und das ist bei Tirmidhi auch. Und die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Manche sagen, das ist da'if. Und die haben gesagt, das ist Mursal. Mursal, das bedeutet jemand nach dem Sahabi Al-Hassan, dass dieser Al-Hassan das so gesagt hat. Auf jeden Fall, wenn man alle Überlieferungen diesbezüglich prüft, dann findet man, dass diese Überlieferung mindestens, dass diese Überlieferung mindestens, barakallahu fikum, annehmbar ist. Das heißt, es gibt jetzt ein Verbot, ein Tier gegen ein Tier zu kaufen oder zu verkaufen, aber nicht sofort. Also wenn man sagt, für später. Aber es gibt ein Hadith, das Abu Rafi', der hat sowas gemacht. Das bedeutet, er hat ein Ba'ir von jemandem ausgeliehen, ein Kamel von jemandem ausgeliehen, und er hat ihm das später gegeben, größeres Kamel hat er gegeben. Wenn du sagst zum Beispiel, du nimmst ein Kamel ein Jahr alt und du nimmst ein Kamel 4 Jahre alt. Er hat das gemacht. Und hier steht, das geht nicht. Die Gelehrten, die haben eine Regel. Du musst aufpassen. Wenn wir 2 Hadithe haben, scheinbar sind diese 2 Hadithe gegeneinander. Oder sprechen gegeneinander. Dann barakallahu fikum. Dann versuchen wir erstmal zu prüfen, ob diese Hadithe authentisch sind. Wenn ein Hadith nicht authentisch ist, dann ist es vorbei. Das ist klar. Dann nimmt man authentischen Hadith, was nicht authentisch ist, lässt man. Dann untersucht man die Zeit. Man merkt, ob welches Hadith zuerst war und welches später war. Wenn die Hadithe gegeneinander sind, wenn die Überlieferungen gegeneinander sind, scheinbar. Drittens, versucht mal zu bestimmen, vielleicht gibt es ein allgemeines Hadith und spezifisches oder beschränkt oder unbeschränkt. Wenn wir das nicht schaffen, dann versucht man hier zu finden, welche Überlieferung sozusagen angenommen wird oder stärker ist, welche Ansicht stärker ist. Und hier versucht man zu kombinieren. Da sagt man ja, die Kombination könnte man so und so sagen. Wenn man nicht kombinieren kann, dann muss man endlich eine überlegen. Also entweder beide Überlieferungen kann man nehmen und kombinieren, oder man kann keine Kombination finden, keine gemeinsame Erklärung finden, da muss man gegeneinander herstellen. Ist eine Überlieferung schwach, ist klar, Zeit, das wird aufgehoben. Wenn das Ganze nicht da ist, dann muss man eine sozusagen eine Erklärung finden, wie kann man zusammen hier verknüpfen. Weil in unserer Religion, das geht nicht, dass wir Widerspruch haben. Und wir haben keinen Widerspruch in der Religion. Aber wenn man sowas hört jetzt, einmal, der Prophet hat verboten, dass man ein Tier verkauft gegen ein anderes Tier. Und für später, das wird nicht sofort. Und dann in einer anderen Überlieferung, ein Sahabi hat das gemacht. Der Prophet ﷺ hat ihm gesagt, du kannst ein Kamel gegen 2 Kamele tauschen. Ja, wie sollen wir jetzt verknüpfen? Barakallahu fikum, die beste Verknüpfung ist, oder Kombination, ist von Al-Shafi'i. Der hat gesagt, beide machen das für später, nicht eine Person. Wie heißt er? Was meint er damit? Ich sage dir, ich verkaufe dir mein Kamel später und du gibst mir später auch 2 Kamele zum Beispiel oder 1 Kamel später. Beide sagen wir später, das geht nicht. Aber ich könnte dir sagen, ich gebe dir jetzt 1 Kamel und wenn du mir gibst, dann kannst du später mir 2 Kamele geben. Das sagen die Gelehrten, das geht. Das ging ja schon. Aber bei dem anderen, das geht nicht. Beweis dafür ist bei Al-Bukhari, dass Rafi' dass Ibn Umar ein Kamel verkauft hat für 4 Kamele. Ein Kamel für 4. Und dass er ihm später gibt. Und Rafi ibn Khadij hat ein Kamel gegen 2 Kamele gekauft. Und er hat ihm am ersten Tag ein Kamel gegeben und hat ihm gesagt, morgen bringe ich dir das andere Kamel. Und wenn wir diese Möglichkeit haben zu kombinieren, dann ist es in Ordnung. Dann ist es in Ordnung. Das wird beide Seiten dürfen nicht. Aber eine Seite, okay. Und sowieso prinzipiell, ein Kamel oder ein Tier gegen mehrere Zahl von Tieren, es ist kein Riba. Das ist nicht wie Geld und nicht wie Gold. Und nicht auch wie Dattel und so weiter. Haben gesagt, Dattel, 1 Kilogramm gegen 1 Kilogramm. Wenn du mehr verlangst, dann ist das Riba, dann ist das Wuchar. Gold gegen Gold, wenn du mehr verlangst, dann ist das Wuchar. Aber ein Tier gegen ein Tier mehr, es ist kein Problem. Ein Schaf gegen 2 Schafe, kein Problem. Ein Kamel gegen 2 Kamel, kein Problem. Unter einer Bedingung, dass nicht beide es für später machen, sondern sie machen den Kaufverkauf sofort. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa'ad ibn Umar qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود من رواية نافع عن ابن عمر، وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وأصل الحديث في الصحيح، أصل الحديث في الصحيح والله تعالى على وعلم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دين. كما ذكرنا قلنا الحديث فيه مقال لان في اسناده ابا عبد الرحمن الخراساني واسمه اسحاق، ولكن للحديث طرق كثيره، طرق كثيره، ف ان شاء الله الحديث صحيح. ما معنى بيع العينه؟ هنا الكلام يدور حول بيع العينة. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم، انتبه، أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته. اشتري هذه، نعم، كم تشتريها؟ كم تشتريها؟ تشتري هذه؟ تقول لي نعم. أقول لك بكم تشتريها؟ تقول لي بـ10 أجلا، يعني أقول تدفع لي الآن 5 ويبقى 5، ثم أجي أقول لك أعطيني فلوسي، تقول لي ما معي، أقول لك طيب أنا بشتريها منك بـ3، فصار عليك، أنا رجعت لي عين سلعتي، فلذلك سمي بيع العينة، وعليك مال لسه يدعو إلي. فلذلك مرة أخرى، أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله، وفيه دليل الحديث على تحريم هذا البيع. وإذا ذهب إليه مالك وأحمد وبعض الشافعية. وأما الشافعي فنقل عنه أنه قال بجوازه أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، قال إنه دال على جواز بيع العينة، فيصح أن يشتري ذلك البائع. ولكن لا يا أخوة، بيع الجمعة بالدراهم شيء آخر، لأنه ما فيه هنا حيلة، أما بيع العينة فيه مثل الحيلة، فيه اتفاق على شيء حتى ما يدخل في الربا، حتى ما هو يحتاج فلوس، هو يحتاج فلوس، أنت تحتاج فلوس فتيجي، أو أنا أحتاج فلوس فتيجي تبيعني بشيء وتعطيني فلوس، أو أبيعك شيء فتعطيني فلوس ثم أرجع وأبيعه لك بسعر أقل، خلص لأنه أخذت الفلوس أنا وأتركها مؤجلة علي. وهذا الذي يجري اليوم في بعض البنوك، أنت تحتاج فلوس ما عندك، فماذا تفعل؟ تبيعهم شيء أو تشتري منهم شيء حتى تأخذ هذه الفلوس، فلما تأخذها ترجع بعد نفس الشخص بأقل، فيصبح عليك صحيح مال أكثر تدفعه، ولكن أنت أخذت المال، النقد أخذته صار عندك. فهذا هو الذي ما يجوز. قالت الهدوية يجوز البيع إذا كان غير حيلة، ولكن الصحيح بارك الله فيكم أن هذا البيع حرام. وبعض أهل العلم ضعف الحديث ذاك قال بالجواز، ولكن الحديث صحيح، وإذا كان الحديث صحيح ما يستطيع. وقوله أخذتم أذناب البقر أي اشتغلتم بالحرث ورضيتم بالزرع وتركتم الجهة، فالله سبحانه وتعالى يسلط عليكم ذلا يعني حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا للاشتغال بالدين، يعني تركتم الدين عموما، هذا المعنى. المهم الحديث بالنسبة لنا إذا تبايعتم بالعينة، الكلام هو حول العينة. بارك الله فيكم. حديث زيد بن هدلة عن الأخ يشتس صفوان بن عمر رضي الله عليه، وابن عمر رضي الله عليه يزاكت يشبد بكفيد محمد صلى الله عليه وسلم جهوت يزاكت wenn ihr Rina kauft und verhandelt, kauft und verkauft, und ihr nehmt die Schwänze von den Kühen und ihr seid zufrieden mit der Landwirtschaft und er verlässt die Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala, wird Allah subhanahu wa ta'ala euch eine Erniedrigung verhängen. Und das wird von euch nicht weggenommen, bis ihr zurück zu eurer Region findet. Das ist bei Abu Dawud. Und manche Gelehrten haben über diese Überlieferung gesprochen, dass das schwach wäre, aber eigentlich diese Überlieferung ist authentisch und sahih. Das geht hier um diese Themen. Erstens, Bay al-Ina, Handel mit al-Ina, das ist eine Art Kauf und Verkauf. Dann Kühe, Schwänze, dann Landwirtschaft und Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala. Für uns ist wichtig hier, weil wir über das Thema Al-Biyu' sprechen, das ist Bay' al-Ina. Was ist Bay' al-Ina? Auf Deutsch werden wir nicht finden, deshalb sollst du das Wort so lernen. Ina. Bay' al-Ina. Vielleicht gibt es sowas auf Deutsch, es gibt bestimmt, aber wie heißt das genau auf Deutsch? Da muss man sich überlegen. Bay' al-Ina ist, schau mal, kauft etwas. Man verkauft etwas mit einem Preis für bestimmte Zeit. Für bestimmte Zeit. Dann kauft man das Gleiche, was man verkauft hat, kauft man wieder von der anderen Person, aber mit niedrigerem Preis. Und die andere Person dann muss mehr zahlen. Warum macht man sowas? Weil man Geld braucht. Du brauchst jetzt angenommen. Du brauchst Geld. Brauchst Geld. Du kommst zu mir. Du sagst, ich verkaufe dir etwas. Oder ich kaufe bei dir. Ich verkaufe dir etwas. Du brauchst Geld. Sagst, ich verkaufe dir etwas. Dann sage ich, okay. Was willst du mir verkaufen? Sagst du mein Auto. Sage ich kaufe. Wie viel willst du? Sagst du, ich will 5.000. Sage ich habe jetzt nicht 5.000. Sagst du, okay, gib mir erstmal 3 Und später gibst du mir die andere zwei. Dann gebe ich dir drei, ich nehme deine Ware. Dann kommst du später, sagst, ich kann dir, oder du sagst mir, ich kaufe von dir den Wagen nochmal. Weil du diese 3000 benutzt hast und du hast sozusagen gewonnen. Dann kaufst du von mir einen Wagen eigentlich, aber nicht mehr für 5. Du musst mir noch 2 geben. Oder ich muss dir noch 2, sondern du kaufst es mit einem Preis, dass du noch mehr zahlst, als was du eigentlich gegeben hast. Damit die Person, die das verkauft, Geld bekommt. Man verkauft etwas an den Verkäufer und dann kauft man wieder von dem Verkäufer mit einem niedrigeren Preis, damit man Geld hat. Deshalb nennt man Al-Ina, weil der Verkäufer seine Ware zurückbekommt. Weil der Verkäufer seine Ware zurückbekommen hat. Und dann bekommt er auch mehr Geld, aber der Käufer in diesem Zusammenhang, der zahlt mehr. Ich brauche 10.000 Euro. Ich verkaufe etwas, damit ich das Geld bekomme. Oder ich verkaufe etwas, kaufen oder verkaufen, das geht für beides. Das kann so Verkäufer sein, das kann so Käufer sein. Und das ist Bay' al-Ina. Etwas zu verkaufen und wieder zu kaufen mit einem niedrigeren Preis. Dann, wenn man das macht, das ist eine Art von Riba. Das ist eine Art von Riba. Die meisten Gelehrten sagen Haram, wie Malik und Ahmed, außer bei al-Shafi'i, der hat gesagt, dieser Kauf und Verkauf ist kein Problem. Und er hat gesagt, weil man darf nicht sozusagen untereinander das abgestimmt haben. Aber eigentlich war er kalafik und diese Art von Kauf und Verkauf ist verboten, weil man erstmal eine andere Person ausnutzt. Und das ist ein Tricksen. Das ist ein Trick, sozusagen. Man will hier tricksen. Dann sagte der Prophet Muhammad Sallam, das wird ihr verlässt eure Religion, das geht um Land, Wirtschaft, um Adnab al-Baqar und so. Wenn ihr das macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch bestrafen, sozusagen, indem ihr erniedrigt werdet, bis ihr zurück zu eurer Religion zurückkehrt. Das wird, bis ihr die Religion richtig praktiziert. Im Hadith steht, wenn man Haram macht und wenn man die Religion nicht praktiziert, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns erniedrigen. Das geht darum. Das kommt natürlich das Wort Al-Jihad dabei, in diesem Hadith. Da muss man, barakallahu fikum, verstehen, wie das hier gemeint wird. Nicht jetzt, wie manche Leute, die denken sich etwas und die handeln nach ihren Köpfen. Es gibt Regeln in unserer Religion, die Hadithe und die Ayat richtig versteht. Aufpassen. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال وهو حسن. الحديث فيه تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد، وتسميته بالربا هنا من باب الاستعارة للشبه في الزيادة في المال من الغير. ولعل هنا المراد بالشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية. وأما ذكر الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب، ويحتمل أنها تحرم. على كل بارك الله فيكم، ما معنى أول الشفاعة؟ يعني معنى الوساطة بالنسبة لزماننا، وساطة. يعني مثلا أنت توسطت لأخيك في شيء فأهداك هدية ما تقبلها، لا هذه كانت من أبواب الربا، خاصة إذا كانت مثلا في ظلم، مثلا في مسؤول وتشفع عنده لكي مثلا يعطي إنسان أكثر من حقه أو يأخذ من إنسان أكثر من حقه، فيأتيك الذي طلب منك هذه الواسطة ويعطيك هدية، فهذا لا يجوز. أما إذا إنسان أعطى لأخيه هدية من دون أي شيء، ما فيها الأمور، فهذا لا بأس به. أما هذا مثلا أنك تأمر عاملا، يكون سلطان فيأمر عاملا فيذهب العامل ويأتي ويقول هذا أهدي لي وهذا أهدي لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جلس في بيت أبي وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ لكن يقول: لا يجوز للعمال أن يأخذوا هدايا، ما يجوز، وأنت ما يجوز لك أن تعطيهم الهدية. أما وصل إنسان ساعدك في قضية، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فهذه مسألة أخرى. أما في مسألة معينة هو يعمل عليها فلا يجوز، والله أعلم. بارك الله فيكم. حديث زي بن هدى زمان أختش أبو أمامة رضي الله عليه überliefert, dass der Prophet ﷺ sagte: Wer für seinen Bruder vermittelt in einer Sache und dann bekommt er von seinem Bruder ein Geschenk, wenn er das annimmt, dann hat er eine große Tür von den Türen der Wucher angenommen oder gemacht. Das heißt bei Ahmed und Abu Dawud. Wer für seinen Bruder vermittelt oder seinem Bruder in einer Sache hilft und der gibt ihm ein Geschenk, der Bruder gibt ein Geschenk, der darf das nicht nehmen. Wenn er das annimmt, dann hat er eine Art Riba begangen. Das ist nur ein Vergleich mit Wucher. Normalerweise, du hast ihn nicht. Was bedeutet diese Überlieferung? Was bedeutet angenommen? Du willst etwas bei einem Präsidenten oder bei einem Minister oder bei einem Leiter, etwas. Und du gehst zu ihm und jemand vermittelt für dich. Und du gibst dem Vermittler oder dem Angestellten, du gibst ihm ein Geschenk, weil er dir geholfen hat. Das darf er nicht annehmen. Wenn er das annimmt, dann hat er sozusagen eine Sache von Riba begangen. Das sagen manche Gelehrten, das bedeutet hier aber, wenn dies um etwas Verkehrtes ist, nicht um etwas Erlaubtes. Also bei erlaubten Dingen ist es kein Problem. Weil wenn ich dir helfe und du gibst mir ein Geschenk, das ist kein Problem. Das geht auf der Überlieferung eher um Bestechung. Oder um einen Umweg sozusagen. Das ist unter dem Tisch. Angenommen, etwas ist, du hast eine Sache gemacht, was falsch ist und du bekommst eine Strafe. Dann vermittelt jemand, damit du die Strafe nicht bekommst. Oder du musst etwas tun und dann vermittelt jemand, damit du das nicht tust. Und für diese Leistung bekommt diese Person ein Geschenk. Wenn er das annimmt, dann hat diese Person eine große Sache von Riba begangen. Wir kennen die Überlieferung, der Prophet sagte: Wenn ich jemanden benenne oder beauftrage, etwas für mich zu machen, und der geht, das wird angenommen, der arbeitet sozusagen für den Staat, und der geht und der nimmt das oder der holt das und der kommt zurück und der sagt: Ja, das haben die Leute dir gegeben, O Prophet, und das ist für mich. Der Prophet hat gesagt: Der darf das mir nicht sagen. Wenn er im Haus seines Vaters und seiner Mutter bleibt, wird er sowas bekommen. Keiner wird ihm schenken. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang, Barakallahu fiqh. Aber wenn jemand dir geholfen hat und du gibst ihm Geschenk, ist kein Problem. Aber nicht in den Sachen. Angenommen, der hilft dir nicht in diese Sache, der vermittelt nicht in diese Sache. Aber du gehst zu jemandem und sagst ihm: Kannst du mir bitte sagen, wo das ist und sowas? Der sagt dir. Und du hast mit ihm gar nichts zu tun. Du gibst ihm ein Geschenk, kein Problem. Und so, weil der Prophet sallallahu alaihi sagte: Man sana'a, au man adda ilaykum ma'rufa, au sana'a ilaykum ma'rufa, fakafi'u. Warum ich etwas Gutes, gut, im Guten geholfen hat, dann könnt ihr ihm verkaufen. Das bedeutet, ihr könnt das belohnen. Das ist anders als hier, als eine Vermittlung um etwas, was seine Arbeit ist eigentlich. Das darf man nicht. وعن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتجي. تأوتر رحمه الله يبدو أن المصنف رحمه الله تعالى أن المصنف رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث بعده ليدل على مسألة الرشوة في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتجي. وأتى المؤلف في هذا الباب بهذا يعني في هذا الحديث في أبواب الربا لأنه يشبه الربا الرشوة مثل الربا يتشبهها يأخذ المال يأخذ المال وفيه زيادة وهذا مثل الربا أنك أنت ما تفعل شيء وتأخذ مال أكثر وفيه لعن وفي الحديث جواز لعن في الحديث جواز لعن العصاة من أهل القبلة وأما حديث المؤمن ليس بلعان حديث صحيح معروف فالمراد به إكثار اللعن أو لعن من لا يستحق اللعن أما من أهل القبلة الذي يأتي بمعاصي ويكون فاسق ومعروف بأذاه فيجوز اللعن لكن ينتم الإنسان ما يجري ذلك على لسانه كثيرا فالراشي والمرتشي وفي رواية والرائش ولكنه الله أعلم ضعيفا ولكن الراشي والمرتشي ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Barakallahu fikum, Abdullah ibn Umar sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verdammte oder verfluchte denjenigen, der Bestechung gibt und der die Bestechung nimmt. Bestechung gibt und Bestechung nimmt. Beide sind verdammt in unserer Religion. Verdammt bedeutet oder verflucht bedeutet wegbleiben oder weggesperrt von der Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet, was hat das mit Riba zu tun, mit Wucher zu tun? Das ist so eine Ähnlung. Das ist ähnlich. Bei Riba, bei Wucher, du gibst jemandem Geld und er soll dir das Gleiche zurückgeben, aber du verlangst von ihm mehr, obwohl du nicht gemacht hast dafür. Und hier, die Person macht seine Arbeit, seine Aufgabe und du musst ihm noch Geld geben. Oder du musst ihm Geschenk geben, damit er für dich das macht, was er normalerweise machen muss. Beide hier sind verdammt. Und aufpassen, Barakallahu fikum. إذا كان wenn das gerecht ist, dann ist das keine Rishwa. Dann ist das keine Bestechung. Aber wenn das ungerecht ist, dann ist das Rishwa. Dann ist das Bestechung. Das heißt, wenn er Gebühren will, dann sind die Gebühren, die sind Gebühren. Dann ist das, wenn du ihm das gibst, das ist, oder wenn du ihm seinen Lohn gibst, das ist kein Problem. Aber wenn du von ihm etwas mehr isst, damit oder wenn er von dir, Entschuldigung, etwas verlangt, was mehr ist, damit er für dich die Sachen macht, wenn du ihm nicht gibst, dann gibst nicht, wer macht dir das nicht, dann ist das Bestechung. Und wenn du bestichst und er nimmt das, beide sind verdammt, laut dieses Hadithes. Warum hat der Autor vielleicht dieses Hadith nach dem anderen geholt, damit er uns vielleicht erklärt, dass hier auch in dem anderen Hadith bei Vermittlung für einen Bruder, das geht um Ar-Rishwa, das geht um Bestechung für einen Bruder. Wallahu ta'ala ala. Uns gibt in diesem Hadith Dass der Prophet hat Leute verdammt. Weil wenn ein Muslim Bestechung macht, der ist Muslim. Oder wenn er Bestechung nimmt, der bleibt Muslim. Aber der hat gesagt, verdammt ist er. Das ist Beweis, dass man bestimmte Leute auch von Muslimen verdammen darf. Oder Allah darum bittet, dass sie verdammt werden. Aber das sollte man nicht öfter sagen. Und man muss aufpassen. Weil wenn du jemanden verdammt, der nicht verdammt ist, dann hast du selber etwas davon verdient. Deshalb sollte man dieses Wort verdammt und Verdammnis und Verfluch bei diesem Wort aufpassen, Barakallahu fiik. وعنه كذلك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. إذن لا ربا في الحيوان، وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان، وفيه أقوال ثلاثة. الأول جواز ذلك، وهو قول الشافعي ومالك وجماهير علماء السلف والخلف. الثاني الجواز مطلقا، والثالث، وطبعا في مثلا قضية الجارية، قالوا الجارية هل يعني تعار ولا لا ما تعار. الثاني أنه حتى الجارية تعار. والثالث للهادوية والحنفية قالوا لا يجوز قرض الحيوانات، ولكن الحديث يرد قول هؤلاء. وفي سنن البيهقي جاء ما لفظه بعد سياقه بإسناده. قال عمرو بن حريش لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة، أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا. هذا الحديث، أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، إلى آخر الحديث. إذن الحديث صريح في جواز ذلك، في جواز القرض، وجواز بيع الحيوان بالحيوان، إلا أن يكون نسيئة من الطرفين للجمع بين الأدلة. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أخ حديث عبد الله بن عمر، er sagte, der Prophet Muhammad sallam hat mir befohlen, eine Armee zu rüsten, auszurüsten, aufrüsten, ja? Eine Armee aufrüsten, das mit Waffen und so weiter, ausrüsten. Ja, nee, ausrüsten. Der hat gesagt dann, es gab keine Kamele mehr. Der Prophet s.a.w. sagte ihm: Nimm dann von den Kamelen, die gespendet sind. Und Abdullah sagte: Ich habe dann ein Kamel für zwei Kamele genommen. Das heißt, der nimmt ein Kamel und der gibt zwei zurück. Von Ibil al-Sadaqa, von den Spende, von den Kamelen der Spende oder der Almosen. Das Hadith bei al-Hakim und Bayhaqi. Barakallahu fikum, in diesem Hadith gibt es den Beweis dafür, dass man ein Tier ausleihen darf. ausleihen darf. Zum Beispiel, du hilfst ein Kamel und du kannst es zurückgeben oder du kannst es mehr geben. Und es gibt auch in dieser Überlieferung den Beweis, dass man überhaupt ein Kamel gegen zwei Kamele verkaufen darf. Oder ein Tier gegen mehrere Tiere verkaufen darf. Das geht nicht wie Gold und Geld. Das ist nicht wie Gold und Geld. Das heißt, Barakallahu fikum, man darf nicht denken, dass man das nicht darf. Außer bei Al-Ahnaf sagen, das geht nicht. Aber das Hadith ist klar. Abdullah bin Umar hat ein Kamel genommen und später dann zwei Kamele zurückgegeben. Und das ist in Ordnung. Allahu Ta'ala A'la wa A'la. Bis hier, inshallah, werden wir stoppen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Ja. Wenn ein Bruder dir hilft, was nicht erlaubt ist, und man gibt ihm Geschenke, hat der Bruder sein Null dauer verloren? Der hat hier zum Beispiel, gib mir ein Beispiel. Beispiel, man hat Probleme mit Angst. Und ein Bruder kann dir Beispiel mit der Sprache helfen, aber das ist nicht seine Arbeit, das er für dich versetzt. Der hat dir einfach so geholfen. Und ich gebe ihm Geschenk, weil er mir geholfen hat. Das ist was anderes. Hat er dann bei Allah schon nun verloren? Nein. Man sana alaikum ma'rufan fa kafi'u. Zum Beispiel, du sagst mir, ich brauche deine Hilfe, ich trage mit dir einen Tisch. Und nach dem Tisch tragen, du gibst mir zum Beispiel ein Geschenk. Das ist kein Problem. Und mein Lohn ist bei Allah. Noch? Ja. Aber das ist was anderes. Das geht hier darum, um anderes. Das geht um Staatakt, das geht um Beauftragung, verstehst du? Zum Beispiel, du arbeitest in einer Firma. Pass auf, du arbeitest in einer Firma. Und ihr verkauft etwas an alle Leute gleich. Aber ihr habt zum Beispiel etwas Besonderes. Und normalerweise, da sollen wir uns alle bewerben. Aber du weißt, dass ihr zum Beispiel eine Bewerbung nimmt, wenn das so 1, 2, 3 ist. Dann was machst du? Zu mir sagst du, wenn du die Bewerbung schreibst und du schreibst dabei das und das und das, dann bekommst du den Auftrag. Ja, Lobby. Dann bekomme ich den Auftrag und dafür gebe ich dir ein Geschenk. Das ist mit Sicherheit Bestechung erstmal. Sag mal, ja, aber ich habe ihn nicht bestochen. Das war nicht so. Okay, was bedeutet das? Ja, ich habe ihm ein Geschenk gegeben. Okay, warum habe ich dir ein Geschenk gegeben? Ja, da, weil ich den Auftrag bekommen habe. Und das ist hier die Vermittlung. Bedeutet, der Prophet sagte, man shafa'a shafa'atan li akhihi. Oder man shafa'a li akhihi shafa'atan fa'uhdiya lahu hadiyya. Und das heißt nicht jetzt zum Beispiel, wir angenommen, ja, wir sagen, wir gehen zu Ramadan, wir sprechen mit ihm. Du hast mit ihm ein Problem. Und spreche mit ihm und sowas und dann versöhnt ihr euch, da gibst du mir ein Geschenk. Das geht nicht darum. Das geht eher in diesem Bereich, bei sozusagen etwas, was nicht mein Recht ist. Und ich helfe dir dabei, du musst mir geschenkt. Bitte. In Ländern, wo das sozusagen ohne Lichtsparen nicht mehr geht, die Leute wenig Lichtsparen. Ich habe erwartet diese Frage, natürlich, ich habe erwartet. Ich habe diese Frage erwartet. Und sowieso, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann erwartet man direkt diese Frage. Es gibt in bestimmten Ländern am Flughäfen oder auch in den Ländern, wenn du etwas haben willst, das geht nicht außer Bestechung. Schau mal, wenn du dein Recht machst und du musst geben, dann kannst du das machen und das zählt nicht als Rishwa. Aber wenn das nicht dein Recht ist und durch Geld oder durch diese Bestechung nimmst du das, dann bist du unter der Überlieferung. Beispiel. Ich komme am Flughafen. Ich habe nur 20 Kilogramm. Alles, was ich habe, ist in Ordnung. Und er sagt, bleib. Dein Pass ist hier falsch. Hier. Am Ende sagt er, schau mal. Entweder $1 oder ich lasse dich 3, 4 Tage hier. Du beschwerst dich, du mach was du willst. Diese Leute sind eine Kette, auch wenn du beim Chef machst. Erstmal, du versuchst alle Möglichkeiten, am Ende schaffst du das nicht. Der lässt dich 3 Tage. Dann hier kannst du dich 10 Euro geben. Und das ist, er hat Rishwa gemacht und du warst gezwungen. Aber nicht, dass man von Anfang an macht. Aufpassen. Und nicht zum Beispiel, ja, du sollst nur 20 Kilogramm haben, aber du hast 80. Und damit er die 60 bei der Seite macht, du gibst ihm die 10. Aber bei den anderen, dann was macht er beim nächsten? Der sagt ihm, ja, wie viel haben Sie? Der sagt, ich habe 20. Der sagt ihm, das geht nicht. Wir haben voll, du musst 15 nur mitnehmen. Das heißt, die 5 hast du von dem anderen weggenommen. Dann ist das mit Sicherheit Rishwa, das geht nicht. Du bist ein Ingenieur, du hast ein Haus gebaut, dann kommen sie zur Abnahme. Und der Verantwortliche, der sagt dir, entweder gibst du, oder ich werde schreiben, dass das Haus falsch bebaut ist oder gebaut ist. Hier, du hast keine andere Möglichkeit. Aber hier, du nimmst nicht das Recht von den anderen, sondern du willst dein Recht bekommen. Und deshalb hier, das ist keine Bestechung. Aber Bestechung ist sehr schlimm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja. So. Ich möchte mal zu dem Hadith 781 kommen. Wo es hier um dieses Eigentum geht, was ich veräußern muss. Also praktisch Pfandleihe. Ja, das ja. Ungefähr, das stimmt. Also, das bedeutet, ich gebe dir jetzt diesen, ich komme mit Handy, mein Handy, ich sage dir, ich lasse das Handy bei dir, du gibst mir 50 Euro und dann später komme ich oder ich verkaufe dir jetzt mein Handy für 50 Euro, aber du behältst das. Und dann später komme ich wieder und ich kaufe von dir mein Handy, wenn auch für 70. Das ist genau der Rede. Verboten. Eigentlich ist es verboten, dass du etwas kaufst, etwas verkaufst und dann das gleiche kaufst. Ha? Beispiele, ich verkaufe dir mein Stift hier und dann kaufe ich das wieder von dir. Das sollte man nicht machen. Wenn man was verkauft, dann darf man nicht mehr zurück, also wieder kaufen. Richtig, richtig. Nicht darf man nicht mehr allgemein. Aber in bestimmten Fällen überhaupt nicht mehr. Weil das könnte sozusagen abgemacht werden, um keine Riba zu machen. Na. Und wenn du den Stift verkaufst und dann musst du was machen und du kaufst den Stift wieder. Kann man da machen? Ja, aber nicht in dieser Art. Nicht aus Spaß also machen. Ha? Also nicht aus Spaß machen. Das ist jetzt auch andere Themen. Mach ich Spaß mit Kauf und Verkauf. Ja, Chua, Rajul, يحتاج نقود. يذهب إلى بائع. يقول له أنا سأبيعك هذا. يقول له أبيعك هذا الآن بعشرة. اترك لي هذا. سأرجع إليك بعد شهر. فأشتري ب20. ما عندي مشكل. هذا عين العينة. هذا ما يجوز أبدا. نعم. كان عندنا نحن انه واحد انه احتاج ان نقود اروح على السياره ايوه اشتري السياره ممتاز باقساط ممتاز وارجع ابيعه هي بنقدي ممتاز هو هذا هذا الان اللي يدري واللي بيقول لك معلش نعم مع انه حرام كيف فشوف بروح بيع من بروح ببيعك شيء بالتقسيط بس مش هتعطيني فلوس أو بروح بشتري شغلة ثانية ثم أبيعها أنا أشتريها بالتقسيط وأبيعك إياها بفلوس وبعدين أرجع أدفع للثاني أكثر حتى هو هذه اللي عم يعمل فيها البلاد المسلمين اليوم نسأل الله السلامة هاي عين الربا كان يقولون إنها هاي مو ربا هاي عشرة Ich gibt das dein Laden und du kaufst das später. Und später komme ich zu dir, sehe ich das bei dir und den Kauf und kaufst das dann wieder. Geht das? Eigentlich der Prophet hat sowas verboten. Ja, aber außer, dass das nicht geplant war. Wenn das geplant war, sowieso ist verboten. Aber wenn das nicht geplant war und du brauchst das und du kaufst das wieder, dann könnte man hier sehen, wie die Lage ist. Ja. Ich habe hohe Schulden. Und ich will meinen Gläubiger, aber das ist... Wie versetzen? Was bedeutet versetzen? Versetzen heißt gegen Geld erst einmal bei jemand anderes aufbewahren. Und das dann von ihm wieder... Aufbewahren als sein Eigentum oder aufbewahren? Ich sage dir, ich nehme von dir 1000 Euro und als sozusagen als Garantie für die 1000 Euro lasse ich bei dir meine Uhr und lasse ich mein Handy und mein Laptop. So? Das ist ein Rahen. Das ist was anderes. Pfand sozusagen. Pfand. Ist das Pfand? Pfand, ja. Ist das Pfandverkauf oder Pfandbewahrung? Also verkaufst du dein Handy und so und nimmst das Geld? Oder bewahrst du das dann auch? Nimmst das Geld und später nimmst du das Handy wieder und gibst das Geld wieder zurück? Ja, ja, genau so. Ja, aber das ist kein Problem, was ich gesagt habe. Ja, aber der Händler will deinen Pfandwein verkaufen, gibt es einen oder sind sie nicht alle? Ja, weiß ich ja, das geht nicht. Und sag mir, wo sowas ist. Dann machen wir alle Leute so. Das ist Rahmen. Das gibt eine Zeit. Ein Monat. Ja, hast du nicht da? Ja, وهذا السيد المحامي وراني رحت عنده في الحق زرته قام بيا كل شيء وخدم لي الخدمة هذه وراني كل شيء وجيت باش نخلص ونقول له كم حقك ما بغاش يبدا لي قال لي انا درت المتعة استطعم قلت له هذاك صديقي بس هي الامر خلص منك درهم من بعد احنا جينا جايين كان عندنا واحد صورة تاع العنوان فصل مليحة فاطمة قلت لهم هذه اشتري هذه هذه ما في شيء الثانية ما في شيء أما الأولى فيها شوف شوف أنا ركت عندك تفضل أنا ساعدتك في قضية وأنت أعطتني هدية ما في شيء بس أنا ساعدتك في قضية الأصل ما كانت بتصير إلا لأني تدخلت وعملت شيء فأعطتني هدية هذا لا يدوس هذه قانونية ما هو أنا رجعنا قلنا فهمناك هذا عملي مثلا أنا أشتغل في المطار عملي في المطار أنه تجي المسألة أوزنها فلأني وزنت لك 50 وهي 20 أعطيتني هذه ما يدوس أما أنا وزنت لك 20 وهي 20 جيد؟ ويعيش لك. وأنت بعدين رحت من حالك أردت أنه تعطيني شيء لله، ما في شيء أصلا، لأنه أصلا لا أكل بذلك باطل ولا غير حق. صح، والقضية القضية تبعك واحد يقول لك أنا ما أريد فلوس، خل ما في شيء، فأنت أعطيته هدية ما في شيء. أما الأولى أنه أنا قدرتها لابن عمّا غدا، ابن عمّك يعمل لي كذا ويعمل لي كذا، لا ما قدرتها لك، أنا أعطيك هذا هدية ما في شيء. أسمع الشيخ يقول جاء من العمّان وقصدني وما جاب لي هدية، ما جاب لي هدية، يقول لك يقول لك جايزي تعرف، أعطيك الهدية من هذا الباب. على كل المسألة واضحة. بارك الله فيكم. باي بيشتيشونك، باي بيشتيشونك، وده باي أمرين فيه. ما أحتاج لي يا شيخ. ها؟ ما أحتاج لي. رجعت الله. مثل ما نويش بصح ما نويش أنا بدي بيشتيتي منك. أعطيك هذه هاي ما أنا مشكلة. ما أنا مشكلة. لا القضية هي شيخ. ولك عيني ما أنا مشكلة، هي ما فيها شيء. هاي صح. أين بيزون؟ أين بيزون؟ مخ مية إدفاس. هلف مية أنا زغي. إيش جيب إيم أين جيشنك؟ إيش إس كايم بروبليم. Aber wenn eine Person seine Arbeit macht und ich gebe ihm, der soll nicht annehmen. Der soll nicht annehmen, dass seine Arbeit ist. Wenn er annimmt, dann ist das eine, das ist wie Riba. Wenn er verlangt, dann ist das Bestechung. Habt ihr verstanden? Ja. Er macht seine Arbeit. Natürlich, du bist zum Beispiel, glaub. Du bist ein Angestellter in einer Firma. Deine Arbeit ist, wenn jemand zu dir kommt, du schreibst seinen Namen und du gibst ihm seine Nummer. Zum Beispiel, ich komme zu dir. Was ist deine Arbeit? Was ist deine Arbeit? Ich habe gerade gesagt. Name schreiben und Nummer geben. Damit ich warte auf meine Reihe oder auf meine Nummer. Meine Nummer sollte 20 sein. Ja. Ich komme und ich gebe dir 10 Euro. Dann machst du meine Nummer nicht 20, du machst meine Nummer 5. Aha. Was ist das? Ja, dann gebe ich dir dafür 10 Euro. Ja, du sagst, nein, das ist Bestechung. Ich sage, nein, das ist Geschenk. Das ist genau, was haram ist. Was hat das mit Korruption zu tun? Das heißt nicht Korruption, das heißt Bestechung. Okay, zweitens. Du machst mir, du gibst mir 20, Nummer 20. Aber du warst nett zu mir. Und zum Beispiel, ich habe bei mir angenommen 10 Kilogramm Datteln. Ich könnte das verteilen, deshalb gebe ich dir ein Kilogramm so. Ich könnte das auch auf der Straße verteilen, aber ich gebe dir. Das ist hier kein Problem. Aber von deiner Seite, du sollst eigentlich sagen, nein, ich nehme nicht. Weil es könnte sein, dass dies so ist, weil ich dir diese Arbeit gemacht habe. Ich sage dir, nein, das hat mit der Arbeit, was du geleistet hast, überhaupt nichts zu tun. Ich könnte das auch auf die Straße geben. Das ist kein Problem. Richtig. Und nicht nehmen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دي بودن جلست انا من انترنت انسو ان اين ستونده ان اين ستونده كنت ان شاء الله nicht versprechen. Ich könnte in einer Stunde vielleicht wiederkommen. Will die Admin drin bleiben oder machen wir zu? Machen wir zu oder zu? Okay. Dann machen wir erstmal zu. Barakallahu fikum, in einer Stunde ungefähr. Ab 20.30 Uhr schaut rein. بارك الله فيكم جزاك الله خير. Nicht sicher, nicht versprechen. السلام عليكم.